Sonst ist ein Brecher, sie bricht einfach immer alles raus. Was rein muss, muss rein. Ja. Solange man mit den Einnahmen zurechtkommt, ne? Holt euch noch ein Osterei und dann ran. Ja. Ja. Hamburg. Alter, säuft Jugend, Jugend redet. Hey. Wer ist das? Sagen Sie mir, beim Ausschalten macht es auch die Töne. Aber dann. Ja, es tut mir leid, aber ich muss nicht mehr machen. Oi. Keine Zucht und keine Ordnung. Es wäre im Kino. Im Kino gibt es immer ein Vorprogramm. Da kann man ein bisschen später kommen. Was? Dann kommt noch die Eisfrau vorbei. Bauchläden gibt es viele hier, aber. Die Frage ist: In Bauchläden einladen? Boah. Diese Eczema, war die sollte man gleich. Gleich Chris von hinten das. Kommen zu spät und dann setzen sich vor einem, ne? Ich würde hauen in einem Nacken da. Leichte Nackenschläge. Kinder brauchen wir nicht, wir haben nicht bezahlt. Oh. Sind wir jetzt soweit? Jeder sein Osterei in der Tasche? Aber hier darfst du nicht lachen in der Ecke, ja. Ich merke schon, ich habe die Gesichter gesehen. Die ernsthafte Ecke, meinst du? Mann. So, habt ihr euch ausgesprochen? Alle begrüßt? Alle Einsichten? So, dann frohe Ostern. Ne? Na gut. Dann östert es sich jetzt. Irgendeiner wieder aufgestanden heute? Auferstanden? Gestern tot gesoffen. Immer von den Toten wieder. Immer wieder. So, ja, Fragen zum Auferstehung. Sogar beim Trinken macht sie Töne. Ist das von deiner Mutter? Ja. So, jetzt aber ran. Ja, oder zu was anderem. Egal, was aufsteht in einem. Kommt irgendeinem was hoch? Ja. Mir ist massig hochgekommen seit gestern. Nein. Seit du mir gewünscht hast. Halt zum Beinbruch. Die Nacht hat es in Erfüllung gegangen und. Bitte sehr. Das habe ich doch gar nicht. Dass ich verprügelt werde, hast du mir hochgewünscht, ist auch fast in Erfüllung gegangen. Was mir sonst nie passiert, stand ich an der Bushaltestelle mit zwei so besoffenen Nazi-Typen. Hab's dir gestern noch gesagt. Bleib von den Bushaltestellen weg. Entweder Erleuchtung oder Nazis. Das ist das Nazi. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und dachte, warum hast du mir das gewünscht? Ja. Weil möglicherweise wusste ich schon, was dir passiert. Ich weiß zwar nicht woher, aber irgendwas sagt mir immer irgendwas. Scheiße, oder? Also ich sage lieber nichts mehr. Also ich sage sowas nicht mehr. Irgendwann stoppst du. Sprechen wir hinterher drüber. Sprechen wir hinterher drüber. Morgen kommst du wieder und sagst, ich bin da mal weg, ne? So. Und dann sagst du mir hinterher, wie es war, weg gewesen zu sein. Na gut, ja, aber es ist immer wieder lustig. Vorausschau. Na gut. Ich weiß nicht, was. Keine Ahnung. Synchronisation. Ja. Noch was? Das war alles sehr gut. Ich dachte, du wolltest dich. Irgendwie dachte ich dann, du hast einen Grund, dass du mir solche Wünsche. Ja, damit wir uns jetzt so unterhalten konnten, musste ich dir das gestern sagen und ja. Du musstest dir auch passieren. Das ist nur diese Folge, also dass eins auf das andere folgt. Und damit das jetzt so sein kann, wie es ist, musste das gestern genauso sein, wie es war. Das ist Praxis. Das ist jetzt ein anschauliches Beispiel. Das kann man jetzt nachvollziehen. Nachspielen. Aber jetzt sagen Sie, du hättest dir gewünscht, dass du was hier. Ja, damit sie jetzt, doch, da, ich muss es ihr wünschen, damit sie jetzt fragen kann, hast du es mir gewünscht und woher wusstest du das? Alles das musste so genauso sein. Ne? Und dass du jetzt über die Gedanken machst, was ist da, war da was, was hat er denn? Und ganz viele Gedanken. Boah. Dachte ich, das war nur Rache, weil ich hier so komische. Rache? Ja. Die Rache der Enterbten. Ich mich in deine Show dauernd ein, denke ich schon. Meine Show. Hab mich versucht, an deine Stelle zu versetzen, konnte es total verstehen, dachte ich, ja, wenn da. Und alles sowas. Was dann? Dachte ich, du hast bestimmt solche Verbrüderungsversuche, weißt du? Überhaupt, wenn es eine Schwester ist. Ja. Ist der Leber des Brüderns? Ja, mit Schwestern verschwestere ich mich lieber. Und wenn es zu viel wird, dann schmeißt du ja auch gerne mal jemand raus. Ja, aber selten. Hast du schon mal mitgekriegt? Ja, erzählen sie mir auch immer. Erzählen sie dir, ja. Wie es immer ist. Von denen, als wenn das jedes zweite Mal passiert. Die rausgeschmissenen erzählen dir, wie es war. Nein, die zurückgeblieben. Die zurückgeblieben. Ja, die da hinten geschmissen. Die Abgängigen. Die Ungeschmissenen. Fortgeschickt. Komm immer wieder. Die Briefe müssen bleiben. Also bisher, meistens, wenn ich wen gebeten habe zu gehen, alle anderen, die übrig geblieben, die waren sehr froh, dass ich das getan habe. Die hätten es auch gern gemacht, aber... Das ist echt komisch. Bisher gab es hinterher immer Applaus. Also es muss irgendwas Stimmiges sein, wenn einer zu gehen hat. Jetzt kommst du mir wieder so harmlos vor. Ja. Warte mal die Nacht noch. Warte noch ein Weilchen. Dann kommt Hamann auch zu dir. Das ist der Hamann. Ja, du wirst ja demnächst nicht nach Hannover fahren, oder? Nee. Dann ist die Gefahr nicht so groß. Aber wer weiß. Ja, na gut. Noch einer, der eine schöne Nacht gehabt hat. Mit dem Osterhasen vielleicht. Wie viele sagen so, komm, Häschen, lass uns ins Bett gehen. Es geht auf Ostern zu. Naja, das Osterspiel, die Osterandacht. Die Jungs gestern, die haben die ganzen Sachen gesagt, ey Alte, komm mal rüber, willst du Schwanz lutschen und so. Boah. Oh! Jetzt sind die Kinder wieder da. Da kannst du jetzt lange dran zehren. Da hat man was zu erzählen im Alter. Weißt du noch damals? Na gut. Wo war die Bushaltestelle? Schnack lieber. Das muss irgendwo in Friedenau gewesen sein. Du gönnst keinem anderen das. Jedenfalls der erste Gedanke war, dass du eine riesen Projektionsfläche bist, das ist mir so aufgefallen. Ja, guck mal. Ja, und weil du doch immer sagst, Schmerzensgeld, ne? Ja. Das stimmt, weil ich dachte ja noch, ja, von mir kriegt er kein Schmerzensgeld, kann ja froh sein, dass ich da bin. Ja. Aber ich krieg auch mit, dass ich all meine Ängste und Begierden vor jetzt her. Ja. Nisa Gadatta sagt, das gibt immer einen Konflikt, wenn man Ängste und Begierden auf selbe Objekt irgendwie. Ja? Das nennt man Ehe hinterher. Ja, und ich wollte es ja immer nicht. Von Anfang an, als ich das Zahn war, mal, dann ist das auch erledigt. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir alles raus. Alles auf mich drauf. Ja, ich könnte mehrere Bigamie-Fälle machen. Ich hätte auch nichts gegen Bigamie. Ich sag gerade. Bigamie ist immer gut. Kann nie groß genug sein, das Mi, ne? Bigamie. Viele Frauen hat dann so ein Allah-Effekt. Allah, Allah. Allah Heiligen. Rein oder raus? Oder Tür zu? Ja, pass auf deinen Jungen auf. Auf deine Kondomwerbung. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ach so. Seit dem ersten Einfluss keinen Einfluss mehr. Sie hat damit angefangen. Ja. Böse, wenn ich jetzt so locken will. Ja, ja, das sind so Osterthemen. Ich habe da nur so dumm rumgehangen. Ich wusste nicht, was ich da habe. Ne? Oh, oh. Mann, war ich blau. So, jetzt aber ernsthaft. Gut. Auch kein Einfluss. Ja, noch ein anderes Thema oder Traumzustände. Projektionsfläche. Das ist eine Erkenntnis, beziehungsweise das, die Erkenntnis, dass du mir eine Erkenntnis entnommen hast. Ich dachte bislang immer, mit dem Erwachen wäre das alles zu Ende, auch das Leiden. Und du bist jetzt gerade mit dem Erwachen, fängt das alles an. Nee, das Leiden wird nur größer. Wodurch? Wenn du das so sagst, so dass du siehst, das Leiden hört nicht auf, ist so dein unendliches Leiden, aber in der unendlichen Leidhaftigkeit hört der Leider auf. Also es gibt keinen Leider mehr. Den hat es ja auch nie gegeben, das ist das Problem. Aber das Leid hört nicht auf und muss auch nicht aufhören. Leid ist das getrennte Erfahren seiner selbst, also in seiner eigenen Ignoranz. Das hört nicht auf. Muss auch nicht aufhören. Es wird einfach nur unendlich. Und ein riesiger Ozean von unendlichem Leid. Oder Discomfort nennt man es im Englischen. Unannehmlichkeit. Das ist eigentlich nur unannehmlich. Du kannst es nicht annehmen, dass du dich erfährst in einer getrennten Erfahrung. Es ist unannehmbar. Also es ist eine ständige Unannehmbarkeit. Aber du hast nur keine Chance, es aufzuhören, dass es aufhört. Aber also was zu tun? Was soll man tun? Ich meine, das ist diese Buddha-Haltung nach eben seinen 40 Jahren versucht, das eben zu stoppen. Zu sehen, es hört nicht auf und es gibt keine Möglichkeit, dass sich die Wirklichkeit anders verwirklicht als in Leid, in Getrenntheit. Darum sind alle buddhistischen Techniken zum Scheitern verurteilt, also Techniken des Scheiterns. Dieser achtfache Weg ist also ein Scheiterweg. Wie ein Scheiterhaufen des Seins, wo du an allem scheiterst, nämlich an dem Versuch, das Leid zu beenden. So, das ist. Jesus hängt da und hat alles auf sich genommen. Man kann das Leben eigentlich ein Leben, wie es kommt, oder? Es kommt sowieso. Musst du gar nicht leben. Man kann gar nicht, auch das nicht. Kommt sowieso. Versuch mal den nächsten Moment aufzuhalten. Ich habe über solche Sachen noch gar nicht nachgedacht. Welche Sachen? Vorsatzang. Gibt es Vorsatzang? Gibt es auch Nachsatzang? Vorsitzen, Nachsitzen. Sollst du auch gar nicht erst mit anfangen. Kuchen backen, habe ich gesagt. Kinder kümmern, Kuchen backen, zum Friedhof gehen. Das fände ich die richtige Art von Meditation. Nee, lass mal weg. Doch. Nee. Friedhof ist schön. Schön ruhig. Stört da niemand. Man guckt auf vergangene Seelen. Man kriegt wieder Hoffnung. Irgendwann ist vorbei. Denk mal. Der Friedhofstrost. Dann geht man zum sogenannten Satsang und die sagen einem, damit hört nichts auf, Junge. Ja. Da siehst du nur Verendete, aber mit dem Verenden gibt es kein Ende. Aber im Grunde genommen denke ich mir, die Probleme gehen erst los, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Denkst du? Denkst du? Ja, hör doch auf. So. Aber das Versuchen aufzuhören, da muss man lange drüber nachdenken, wie man das schafft. Da muss man seinen Verstand beobachten, wachsam sein, ständig jeden kleinen Furz im Gehirn analysieren, damit man endlich mal zur Ruhe kriegt. Das ist irre. Boah. Das Aufhören ist viel zu schwierig. Die Sorgen waren, die warten jeden Morgen und jeden Abend gehen wir schlafen. Brauchst du dich nicht um zu kümmern. Guten Morgen, liebe Sorgen. War ein schönes Lied von der Lippe. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so schön geschlafen? Na, das ist ja wunderbar. Das ist mein Lieblingslied. Ja. Geht immer weiter. Worry and be happy, sage ich immer. Sorge dich und sei glücklich. Ich habe auch gerade den Spruch gehört, ohne Probleme ist das Leben auch nicht leichter. Den verstehe ich jetzt zwar nicht, aber... Da müssen wir nochmal drüber reden. Das muss analysiert werden. Gerne unter vier Augen. Da muss halt sich denn. Mit den zwei Neonazis. Nee, es wird wahrscheinlich nicht aufhören. Nicht denken ist genauso ein Gedanke. Bringt doch alles nichts. Wie oft haben wir das schon hinter uns gekriegt? Wie oft haben wir schon nicht gedacht und dann haben wir hinter jedem das erzählt. Wisst ihr, da redet man lange dann drüber, als man mal so 10 Minuten nicht gedacht hat. Mensch, war das angenehm. Das will ich aber wieder haben. Wie mache ich das? Da muss ich jetzt eine Technik finden, wie ich da wieder reinkomme, wo ich nicht bin. Ich will da auch immer sein, wo ich nicht bin. Das ist die Grundtendenz des Ichs, weil das Ich weiß, ohne Ich geht es dem Ich besser. Ja, wenn ich morgens aufwache, nehme ich ja was wahr und ja? Bin ich ja da. Und dafür bist du auch da. Dafür bist du auch da, Mensch. Und das kann ich ja nicht verhindern. Was denn? Ja, morgens aufzuwachen, dass ich da bin. Außer ich bin gestorben, aber dann bin ich ja scheinbar auch noch da. So, wenn man sagt ja auch ganz, sie hat ihr Leben verloren, auch die Arme. Das heißt ja, sie ist ja noch da, aber ohne Leben dann. Warum sollte man das sonst sagen? Ach, er hat sein Leben verloren, auch der Arme. Er nun wieder. Das muss er ohne sein. Aber wer weiß wie lange. Naja. Ja, noch irgendwelche Denkanstöße? Ja, ich habe versucht rauszufinden, was das ist. Was denn? Ja, bestimmt irgendwelche Gedanken. Wenn es weiß, kommst du wieder. Ja, wenn ich was will, dann weiß ich, dass ich das bin. Okay. Also, wenn ich nichts will, dann ist es schon einfacher. Alles klar. Gestern habe ich einen Kuchen gebacken, der ist mir gelungen. Ja, neulich habe ich meinen den Salat und das Essen zusammengekippt, weil ich einfach nicht da war. Und das hat nicht gut geschmeckt. Das hat nicht geschmeckt. Nee. Also nächstes Mal denkst du darüber nach, bevor du was tust wieder. Wenn es dann nicht schmeckt. Das kommt aber raus, wenn einer gedankenlos kocht. Da möchte ich nicht hinkommen als Gast. Hast du es trotzdem gegessen? Ja. Ja, ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das wäre natürlich die Alternative gewesen. Aber die war wahrscheinlich schlimmer als das zu essen. Man sucht ja immer das kleinere Übel. Was mache ich jetzt damit? Wegkippen oder hungern? Fragen? Ans Essen denken. Denke ich jetzt nur ans Essen oder esse ich einfach? Hat ja Steiner schon gesagt. Nur Fleisch essen, das Fleisch essen. Na gut, noch irgendwelche? Hast was so Past Life oder Reinkarnation? Die hat immer solche Themen. Letztes Mal war es Prana-Essen. Prana-Essen. In Österreich wolltest du immer Prana fressen. Da hast du gerade das Buch... Prana-Schnitzel. Ja, Prana-Schnitzel. Immer so esoterische Dinger da. Brauche ich nicht mehr kochen, brauche ich nicht mehr einkochen, habe ich mehr Zeit für meine Freunde, kann ich länger im Bett liegen. Solche Sachen hat sie immer vor sich, wenn ich nicht mehr irgendwie essen muss. Ja, meinst du, gibt's das, Past Life? Ja, ja. Alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es. Dass man irgendwie aus dem alten Leben was rüberbringt, was man hier aufhört. Aber meistens das, was man nicht braucht. Das Geld vom letzten kriegt man leider nicht mehr. Das ist die Scheiße. Man kriegt die genetischen Anlagen von irgendwelchen anderen oder die krummen Ohren oder sowas. Aber das, was man richtig brauchen würde, kriegt man nicht. Den alten Freund kriegt man auch nicht wieder. Der ist nämlich auch schon so alt. Hey. Schlimme Nacht hier. Ja, es gibt viele Past Life. Wir haben, ich habe schon öfter gesagt, 10.000 sogenannte Medien in Amerika haben sie gefragt, was sie waren im letzten Leben. 6.000 waren Jesus. 5.000 Buddha. 4.000 Johanna von Orleans. Keine waren im Markt oder ein Knecht. Alle hatten sehr berühmte Vorfahren. Also letzte Leben. Kannst du sehen, wenn du gesagt hast, weil du hast so, dass du siehst, was vielleicht kommt, dann kannst du ja auch gucken, wer. Was Ich sehe da so ein Reh, oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Wer jetzt solche Fragen stellen? Was siehst du, was war ich vorher? Ja. Nee, das ist auch sowas Ähnliches. Ameise oder so, die man jetzt hat. Die hast du mitgekriegt. Eine Meise. Ah, Meise. Die ist jetzt größer geworden. Ja, was willst du damit? Ja, eigentlich aber gedacht. Fragen wir einfach mal. Nee. Ja, noch was? Reicht das nicht. Noch eine Fast Life. So von gestern vielleicht eine Frage, was ist auch ein Fast Life? Was ist der Unterschied? Gibt es ein Gestern eigentlich? Oder gibt es ein Morgen? Das ist auch eine Frage. Oder ist immer heute? War auch gestern immer heute? Ja, meine Lieben, heute. Mehr oder weniger heute. Schlangen lebt für immer. Man häutet sich und dann kommt eine neue Haut. Die ewige Schlange. Darum in Indien ist das die Kundalini, die kosmische Bewusstsein als Schlange, was sich ewig häutet und immer heute und immer mehr andere heute hat und immer anders und immer die Schlange bleibt, die sie ist. Aber mit anderen Häuten. Was? Ist das für irgendwas gut? Was denn? Die Häuten? Das Häuten? Ja, ja. Sonst kannst du gar keinen Mund aufmachen, geschweige denn was essen. Ohne die Kundalini, deine Lebensenergie, könntest du noch niemals deinen kleinen Mundchen zum Pfeifen zusammenziehen. Naja, was die Leute erzählen, ist ja irgendwie was anderes. Was? Wenn Leute erzählen, ist es Kundalini. Ja, aber ich sag dir, was das bedeutet. Das ist ja kein Problem. Ja, also. Und der andere Kram, der da erzählt wird? Die kriegen die Schnauze nicht voll davon. Die wollen das ja noch dann in eine höhere Ebene führen. Junge, Draußen bleiben oder drin bleiben? Ja, sonst ist Sense mit Kinderkram hier. Stimmt, dass das so ein Sohn hast, Karl? Ja, mehrere. Und ist der auch so erleuchtet? Wird er dein Nachfolger? Jo. Es bleibt alles in der Familie. Der Hobel wird weitergegeben. Was? Er fragt, ob wir wirklich einen Sohn haben. Bestimmt. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich werde es noch rauskriegen. Für Männer ist es schwierig zu wissen, wo sie alle sind. Für Frauen ist das alles einfacher. Wir wissen, was da rausgekommen ist. Was? Aber im Moment wird das auch alles anders. Im Moment kann man ja aus jeder Zelle schon so ein Ding da basteln. Boah, alles ändert sich. Man schnupft sich kurz und dann nimmt das einer mit und macht einen Karl daraus. Daher kommt die Wurzel. Ja, irgendwann musst du das ja erstmal testen. Das wird gefährlich. Du musst immer alles einsammeln, um mich rum. Sonst wird aus einem Klon noch mehrere Klone. Machst du das sonst nie? Du Schwein, Monika. Ja, okay. Kundalini. Noch eine Kundalini-Frage? Dann nicht alle schon mal Kundalini-Übungen gemacht? Kundalini-Yoga? Zu spät. Oder macht er das erst, wenn er Rückenschmerzen hat? Oder möglicherweise kommen Rückenschmerzen vom Kundalini-Yoga? Wenn man das Ding da hinten immer hochjucken will und beim Kommen nicht kommt und das den Samen in den Rückenmark schießt. Davon hat sie gehört. Das nennt man Tantra. Ja. Ja, aber ich erzähl's dir ja jetzt. Da lernst du was fürs Leben. Es gibt unmögliche Sachen, ich sag's dir. Da wird die Energie nicht in die Frau geschickt, sondern im Rückenmark hochgejagt. Damit man oben den Deckel aufmacht. Damit das Kronenchakra richtig leuchtet. Ja, dabei hast du Beschwerden jetzt, oder? Leg dich lieber wieder hin. Nee, aber was alles für Ideen und Techniken durch die Menschheit gejagt ist, um diese Leitfreiheit zu erreichen, diesen Lichtkörper aufzubauen und alle Möglichkeiten, dass man irgendwie aus diesem Ding hier rauskommt und möglicherweise es erträglicher zu machen. Jede Art und Weise. Wow. Marathonläufe machen die Jungs. Nur damit sie einen Todpunkt erreichen. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. 40 Kilometer laufen, damit man einmal weg ist. Ja. 40 Jahre Kundalini Ashram. Damit man einmal die Augen leuchten sieht. Oder bei Guru Mai, da sitzt man dann 20 Jahre, damit man das blaue Licht mal sieht. Mach du schneller! Und die blaue Perle erscheint. Was? Das ist doch alles kreativ. Ja, ich sag dir, was es nicht alles gibt, ne? Manche heiraten sogar dafür. Das blaue Licht. Ja, damit so einmal blau, mit Blaulicht ins Krankenhaus kommen. Ja, das ist blaue Licht. Ja. Also der Leidensdruck muss schon ganz schön groß sein. Ne? Man denkt sogar ans Heiraten. Naja. Man geht nach Osho, man geht nach dem und ja. Man geht nach Osho. Man geht nach Indien. Nach Indien? Zu den Bakterien? Die größten Gurus der Welt, die Bakterien, die kleinen Amöben. Also ich muss sagen, wenn man das alles hört, da könnte es ja eigentlich Angst? Ja. Warum? Das ist doch Sport, Spiel, Spannung. Besser als Wetten, dass. Ja. Können wir sagen, Wetten, dass es da auch nicht passiert. Alle kommen sie wieder. Und jetzt haben sie kein Geld mehr. In Indien sitzen sie alle rum und haben kein Geld mehr und wollen, sie fragen wieder, Karl, kannst du mich nicht unterstützen? Ich brauche noch 3 Jahre zur Erleuchtung. Und die Antwort war? Wir sind also 25 Jahre schon durch alle Gurus und Ashrams und so und haben ihr ganzes Erbe aufgebraucht und fragen mich dann, kannst du mich noch, ich bin fast dran. Aber mein Geld ist Gefühl. Weg. Ja, ich habe echt ein gutes Gefühl dieses Jahr, aber kein Geld mehr. Ich habe jetzt fast alles zusammen. Blaue Perle. Dynamische jeden Morgen. Hansaplast im Rücken. Das Wärmepflaster. Zäpfchen im Mund. Ja klar. Da bin ich unten wieder. Ja, hast du dir alles ersparen können. Guck, Bakash, der kann dir viel erzählen. Er hat Geschichten, sag ich dir. Er hat sie fast alle durch. Dann kommen sie zu mir, diese Überbleibsel von den ganzen Sitzungen. Vorbereitet für das allerletzte. Exit. Hier ist der Endstation, meinst du? Ja. Hier bist du Bahnhof, weil hier verstehst du auch nur Bahnhof. Also ich verstehe da nicht mehr viel. Habe ich doch gerade gesagt. Sie versteht noch niemals mehr Bahnhof. Du weißt doch, was es bedeutet, nur Bahnhof zu verstehen. Ja. Wie? Was? Ja, okay. Was? Verstehst ja nicht, aber das macht ja nichts, oder? Also verstehen geht ja nicht. Ja, das nennt man Bahnhof verstehen. Ja. Die versteht noch niemals mehr Bahnhof. Die ist echt nah dran. Wie ist der Gedankenlosigkeit schon ganz schön nahe gekommen? Gedankenlose Tipps. Und die isst schon, was auf den Tisch kommt. Hat vergessen, dass es selbst gekocht hat. Boah. Das nennt man echt fast erleuchtet. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das was sie kochen. Und, oder was sie essen und was sie gekocht haben. In welcher Bahnhof bin ich jetzt? Nicht auf welchem bin ich, sondern in welcher Bahnhof. In welcher Zug kommt heute denn? Den Timetable vergessen. Ich pfeife auch nicht mehr, der hält auch nicht mehr. Ich lasse die ganzen Signale auf Durchzug. Mein Bahnhof hat geschlossen. Die Züge kommen trotzdem noch. Das ist ein Erleuchteter. So ein Erwachter hat. Da dreht sich das Ding von alleine, die Züge fahren einfach durch, aber dein Bahnhof interessiert das alles nicht mehr. So, ein schönes Bild, ne? Ich bin jetzt mal Bahnhof und Züge können kommen und gehen. Der Bahnhof bleibt. Ja. Berlin hat das. Anhaltdauer. Den sprichst du dann, oder was? Außer Berlin. Der Anhalter Bahnhof litt. Und der litt immer noch. So, andere Fragen zum. Ja, ich weiß, das ist früh. Oder spät. Kann ich nochmal eine Wiederholungsfrage stellen? Hast du schon mal eine andere gestellt? Also wir hatten es ja gestern auch schon. Vater ist das Gewahrsein. Das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt schwierig. Nach 7 Jahren oder so. Also was hatten wir da nochmal? Ich bin wirklich der unfähigste Lehrer, den ich jemals erlebt habe. Oder ich habe zumindest die. So, was war jetzt, Christa? Also Vater Gewahrsein. Geistesbewusstsein. Und Sohn war der Körper, oder? Ja, oder? Ja. Oder nicht. Oder nice. Ja, aber und das Absolute ist. Was? Immer noch davor, dieses Prior. Nee, das ist alles das Absolute, was ich als Vater, als Geist und Sohn zeige. Absolut Vater, absolut Geist, absolut Sohn. Aha. Und was ist dann mit diesem Prior and Beyond? Also davor? Absolut Prior and absolut Beyond. Aha. Alles ist absolut. Aber aha. Ja, aber du hast auch, ich habe dich schon oft hören sagen hören. Das ist gut, hören sagen. Sagen hören. Hören sagen finde ich gut. Es gibt keine. Tja, Kinder wieder. Es gibt keine Brücke zwischen dem. Ja, wenn sie absolut sind, kann es keine Brücke geben. Wenn Gewahrsein ist, ist es nur Gewahrsein. Wenn Bewusstsein ist, nur Bewusstsein. Und wenn Sohn, dann ist nur Sohn. Da ja, gibt es keine Brücke zum anderen. Das Relative, also. Was? Das Relative, wo ist das dann jetzt? Keine Ahnung. Ja, wo ist es denn? Also hier unsere ganzen Geschichten. Ja, wo sind sie denn? Wo sind sie denn geblieben? Wo waren sie denn mal? Und wenn sie nicht gestorben sind? Ja, und dazu habe ich dich auch noch sagen hören, dass wenn du nicht in allen diesen. Wenn du nicht sein kannst, was du bist, genau. In was immer, was ist es dann? Erfahrung. Sein? Ja, dann wäre es nicht das, was es ist. Genau. Wie genau? Und was ist jetzt das Problem? Der Ja, ich kann es so schlecht fassen. Ich kann es so schlecht fassen. Es hat was zu tun mit dem, wo du sagst, also die Brücke zwischen dem, also ich kann entweder nur im Relativen sein oder nur im Absoluten, aber gleichzeitig bin ich... Nee, du bist nirgends, du bist nie in etwas. Christa, was redest du hier? Wie lange haben wir darüber geredet? Ich kann wo drin sein, wo spinne ich denn wieder? Na, spinne ich denn? Aber ich darf es auch nicht. Da fangst du schon wieder Musik an, wenn du redest. Zustand darf man auch nicht nennen. Was? Da kriegt man Zustände, doch. Nee, sagst du immer nicht Zustand, das sind keine Zustände, sondern. Umstand? Stufen? Was? Stufenschnitt? Variation? Formen von. Formen? Von wie? Von Verwirklichung? Oder? Ich gebe auf. Ich, ab jetzt sage ich nichts mehr. Das sind die Resultate. Das Phantom. Also wenn, sagen wir mal, das Phantom, das du, da. Ja, jetzt. Was? Ja, sie kriegt es fertig, dass ich meine Termine für das ganze Jahr absage. Ja, dann wisst ihr, wer schuld ist. Sag deinen Glauben ab. Christa will es begreifen, ne? Wie oft habe ich das gesagt? Es gibt da, du wirst es nie begreifen, du kannst es nur sein, du kannst es nicht haben, nur sein, du wirst es nie verstehen. Aber du wirst da ein Konzept draus machen. Ja, was jetzt? Ja, es ist so schwer zu verstehen. Es ist unmöglich zu verstehen. Weil normalerweise verstehe. Normalerweise verstehst du auch nichts. Kann ich mir vorstellen, wie ich mal mit meiner Analytikerin spreche, da spreche ich, um was zu verstehen. Und wenn ich mir immer vorstelle, wenn die hören würde, wie ich hier spreche, dann würde die sagen, wir hören sofort mit der Analyse auf. Ja, das würde ich jetzt auch langsam machen. Du kriegst mich bald dazu. Auf der einen Seite baut man das Ich auf und stärkt es, und auf der anderen Seite stellt man immer wieder fest, das gibt's gar nicht. Ja, aber damit. Und das macht mich allmählich ganz wahnsinnig. Ach so. Allmählich? Ja. Zu denken, dass man es nicht wäre, das ist der Wahnsinn. Und ich denke, es ist alles noch, Wahnsinn. Ich denke immer noch, ich brauche das Ich, um zu funktionieren. Ich kann nicht funktionieren, wenn ich nicht ein starkes Ich habe. Wer meint, das interessiert mich? Also ich will es wenigstens mal gefragt haben. Okay. Was habe ich gestern schon, wie oft habe ich gesagt, dass es mich wirklich irgendwo vorbeigeht, ob einer funktioniert oder nicht funktioniert, wie er sich fühlt und ob er sagt, oh Gott, und dann kommt Christa wieder. Ich brauche doch mein kleines Ich, damit ich morgens einkaufen gehen kann. Und mein Brötchen verdiene dafür. Ich muss doch meine Patienten noch befriedigen. Genau. Ja. Wenn ich denen sage, dich gibt's doch gar nicht, genau. Und mich gibt's nicht, dann sagen sie mir vielleicht, dann kriegst du auch kein Geld von mir. Ja. Da kommt wieder die kleine Existenzangst raus bei Christa. Wie bezahlt denn meine Miete, wenn es mich nicht gibt? Ja, das nennt man schizophren sein. Genau. Und da ist der Punkt, wo das ansetzt, dass es keine Brücke gibt. Ich muss das sein. Ich muss auf der einen Seite dieses bescheuerte. Du musst voll Christa sein und voll nicht Christa. Ja. Aber immer voll. Nicht halb. Du darfst nicht halb Christa und halb nicht Christa sein. Dann hast du ein Problem. Wenn du Christa bist, bist du Christa. Wenn du nicht Christa bist, bist du nicht Christa. Aber wenn du fast Christa bist und fast nicht Christa bist, dann hast du es nicht zu fassen. Genau. Und wenn man dann immer wieder zweifelt, in dem... Das nannte Jesus, der heute wieder auferstanden ist, den wahren Menschen. Wenn du Mensch bist, sei Mensch. Wenn du Geist bist, sei Geist. Und wenn du Gewahrsam bist, sei Gewahrsein. Aber nicht, wenn du Mensch bist, versuchen, halb Gewahrsein zu sein. Und halb Geist und halb Mensch. Sei das, was du bist. Und wenn du Mensch bist, sei Mensch. Und wenn du Geist bist, sei Geist. Und wenn du vor allem bist, dann sei vor allem. Und wenn du Jenseits bist, sei Jenseits. Sei das, was du bist. Das würde Rama sagen. Das ist doch meine Ansage. Damit Fertig. Bin ich jetzt zufrieden. Jetzt kannst du dann niederlegen. Haben wir es wieder geschafft. Also immer eins nach dem anderen. Nicht alles auf einmal, eins nach dem anderen. Das ist herrlich. Ja. Und dann kommt diese Lehre und sagen, du musst ganzheitlich sein. Du musst hier und jetzt Mensch, Geist und Gewahrsein sein und noch davor und dahinter Gott. Und du weißt gar nicht, wo hinten und vorne ist. Echt volle Probleme. Ja, du musst deine Ganzheit leben. Du musst dich, was auch immer, perfekt, komplett sein in allen deinen Ebenen und musst überall zu Hause sein. Und du denkst, ich bin auch immer hier zu Hause. Wo schlafe ich denn heute Nacht? Wenn man wüsste, wo ich hier wäre. Wo ist denn hier? Ja, ist verrückt, ne? Ständig durcheinander. Immer durch den Wind. Naja. Ja, das heißt, sei absolut. Das ist alles. Absolut Mensch, absolut Geist. Aber nicht versuch nicht zu tanzen auf zu vielen Hochzeiten. Es wechselt eh ständig. Der Wechsel zwischen dem einen und dem anderen passiert immer automatisch, aber das eine mit dem anderen zu verknüpfen oder irgendwelche Sachen, dann hast du ein Problem. Wenn du dumm bist, sei dumm. Das bist du eh, ne? Dieses Problem habe ich doch nicht. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich... Welches Problem? Nein. Wenn du ein Problem hast, hast du ein Problem. Fertig. Ach genau. Also wen kümmert es? Also warum dich kümmert. Nur was machen oder nicht machen oder weniger halb nicht machen sein oder ganz in dem sein oder entweder in dem oder in dem sein. Was denn? Wen kümmert es denn, ob ich das oder das? Dich kümmert es gerade. Ja, habe ich gerade gemerkt. Dich kümmert es. Jetzt sagt er, wen kümmert es, aber ihn kümmert es. Wen kümmert es? Nee, ich habe gesagt, nicht. Was denn? Was kümmert es jetzt? Ich habe vernommen, dass du gesagt hast, sei nicht halb, sei entweder drin oder draußen oder das oder das. Ja, sei drin, wenn du drin bist und draußen, wenn du draußen bist. Ja, aber nicht halb. Ja, wenn du halb bist, dann hast du hier Christa-Probleme. Ja. Und wen kümmert es? Ja, aber Christa, wenn es dich nicht kümmert, sei ruhig. Aber ihn kümmert es jetzt, warum wir was sagen. Er ist echt der größte Kümmerling, den ich kenne. Ja, wie ja. Aber wen kümmert das auch? Ja, dich jetzt. Ja, dich? Dann kümmert es mich. Und? Ja, siehst du. Ja, auch und? Also dich kümmert es, fertig. Ja, genau. Ja, wenn es dich kümmert, kümmerst du dich einfach, fertig. Ja. Macht dich das mehr oder weniger? Nee. Ja, also, wenn kümmern ist, es kümmern. Wenn nicht kümmern, ist es nicht kümmern. Aber warum fragst du dann, wen kümmert es? Warum redest du darüber, dass es das dann... Ich habe gesagt, wenn Christa ruhig sein will, dann soll sie Christa sein. Nicht versuchen, nicht Christa zu sein. Warum soll sie nicht versuchen, nicht Christa zu sein? Ich glaube, weil sie ein Problem hatte. Dann hast du auch ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Er will sich immer rauslügen, mit wem kümmert sich. Es gibt doch was du falsch machen kannst. Du machst alles falsch, was soll es machen? Ja, eben. Ja, also und? Also ist doch egal, ob klar kümmert es jeden. Aber wen kümmert es, dass es jeden kümmert? Also warum regst du dich gerade auf? Ich reg mich jetzt nicht auf. Das war meine Vorbereitung in der Kneipe, wenn einer beim Trinken war. Ich bin nicht besoffen. Ich reg mich jetzt nicht auf. Das ist genau diese Situation jetzt. Was macht man mit diesen Halbbetrunkenen? Wir sollten Typen haben, das müssen tun. Ja. Nachschenken. Trink noch einen. Reden wir später drüber. Wenn du ganz voll bist, reden wir weiter. Ja. Dann hast du ja kein Problem mehr. Dann bist du voll drin. Ja, aber dann reden wir weiter. Aber solange es dich nicht kümmert, rede ich jetzt nicht mit dir. Nicht. Ja, dieses Kümmern. Ne? Die Frage natürlich, wen kümmert es, ist immer, dass die Antwort dann immer mich bedeutet. Und dann dieses mich ist natürlich dann, das ist immer, du wirst es nicht los, das ist alles. Es ist nicht so, dass es da keinen gibt, den es kümmert, sondern die Frage, wen kümmert es, ist immer, die Antwort ist immer mich. Immer das, dieser Anwesende, den kümmert es ständig. Es ist nicht, dass der weder da ist noch nicht da ist. Sobald die Frage auftaucht, schon ist Kümmern da. Allein die Frage bedeutet, dass es da einen gibt, den es kümmert. Der nämlich wissen will, wen es kümmert. Die Antwort ist immer mich und dieses Phantom kriegst du nicht los. Das ist der Hinweis, aber nicht, dass es da keinen gibt, den es kümmert. Du hast da echt wirklich ein wesentliches Ding nicht so richtig durchgekaut. Ich habe nichts verstanden. Ich weiß. Super. Und heute bin ich einen Schritt weiter. Ja. Klasse. Wieder nichts verstanden. Ich bin ja kurz davor sozusagen, oder? Du bist schon durch. Du bist schon durch. Weil, wenn es dich nicht kümmert, musst du nächstes Mal doppelt zahlen. Aber wie du das siehst, ist die größte... Mich ja. Ja, ich meine, das ist der größte Hinweis. Immer wenn einer sagt, ja, mich kümmert es nicht, dann zahl doppelt. Auf einmal kümmert es ihn wirklich. Wenn es an diese, wenn es an den geht, auf einmal kommt der Kümmerling von hinten wieder durch. Ja, ist so. Da sitzen und sagen, ich bin total unberührt vom Sein, ich kümmere gar nichts mehr. Ich gehe mit dem Fluss oder ich fließe dahin und denke, aber wenn einer von ihm einen Groschen mehr, also einen von irgendwas, was normal 20, 30 verlangt oder so, dann geht aber die Bombe los von dem, ich bin mit dem Fluss. Da geht der Fluss die andere. Wenn es ans Portemonnaie geht, auf einmal ist mir alles dahin. Wie bei Christa, die Angst hat, dass, wenn sie die Wahrheit sagt, die Patienten sie nicht mehr bezahlen. Nein, bezahlen sie nicht mehr. Ja, aber wir zahlen dann auch nicht mehr hier. Was? Komme ich einfach. Wenn er da jetzt kümmert. Ja, dann komme ich auch nicht. Wäre mir recht. Aber solange einer kommt, muss er zahlen. Das kümmert mich dann schon, weil. Aber ich wäre nicht so unglücklich, wenn keiner mehr kommt. Das war der Anfang in Berlin in der Lindstraße, weil da waren am ersten Abend 5 Leute da oder 8. Irgendwas. Nächsten Abend war kein Mensch da. Keiner. Und dann war der Organisator da. Wir waren ganz alleine da mit so 2. Und dann sage ich, wenn morgen auch keiner kommt, war es das. Nie wieder. Ich bin durch. Nächsten Abend waren dann 12 oder so. Scheiße. Ich hab's echt gemeint. Seine Freunde bestochen. Johannes kann's bezeugen. Johannes der Zeuge. Ja, wir sind in die Kneipe gegangen, genau. Und haben uns, der Roman hat nicht verstanden, dass ich mich so gefreut habe, dass keiner gekommen ist. Wie kannst du dich darüber freuen, dass keiner kommt? Ja, da muss ich den Scheiß nicht machen. Und dann nächsten Abend kam die Scheiße. Wie lange ist und seitdem, her? Da war Platon dann. Dann war zu zweit und dann hatte ich so ein Schuldgefühl bekommen und sagte, Karl, willst du mit mir jetzt hier alleine hier sitzen? Ja. Da sagtest du, das spielt gar keine Rolle. Nö, den habe ich auch. Hat auch nichts gebracht, ne? Wie lange ist denn das jetzt her? 2001, glaube ich. Das reicht. Long, long ist her. Ja, aber ich habe eigentlich den besten Job überhaupt. Ich kann sagen, was ich will, keiner behält eh was. Wenn dann hinter, ich habe dich hören sagen, das kommt dabei raus. Ich habe nicht so oft im Ohr. Das ist alles hören sagen. Ja. Ich sollte mich mal vorstellen, ich würde hier was erwarten. Dann könnte ich es nicht machen. Wenn ich da an dem Zweifel hätte, was ich sage, könnte ich es nicht machen. Keine Chance. Wenn ich ein Lehrer wäre, der mit seinen Konzepten kommt und dann daran zweifeln würde, weil er das nicht überbringen kann und dann auch die Resonanz nicht dafür da ist und es nichts bringt, dann hätte ich echt ein Problem. Boah, da würde mich erschießen. Nein, aber für mich ist es absolut klar, dass es keinen gibt, der das jemals verstehen wird. Nämlich in dem Moment, wo Verstehen da ist, gibt es ihn nicht. Also gibt es auch keinen, der es verstanden hat. Und der kann es auch nicht wiederholen. Und der, der es verstanden hat, muss es auch nicht wiederholen. Der muss es auch nicht bestätigt wissen, weil das bedarf keiner Bestätigung. Und es wird, da gibt es auch keinen Zweifel drin. In keiner Art und Weise. Also von daher, sobald einer wiederkommt und einer da ist, ist es ganz klar, dass Verstehen nicht da ist. Von daher, und das kann man auch keinem geben. Das ist, wenn es bestimmt ist, ist es da und wenn nicht, nicht. Aber nicht, weil einer sich um bemüht hat oder versucht hat oder irgendwelche Sachen verstanden hat, dass es da keinen gibt oder irgendwelche Sachen. Das alles ist Missverständnis. Alles. Total. Es gibt keine Ausnahme. Alles, was man verstehen kann, ist Missverständnis. Egal wie tief, wie hoch, wie klar es ist, ist alles Missverständnis. Weil es alles kommt und geht. Aber damit etwas kommen und gehen kann, musst du sein, das, was kein Verstehen braucht. Und das ist immer deine Natur. Nicht erst, indem da einen gibt, der etwas verstanden hat oder so. Weil das kommt und geht sowieso. Na gut. Und das braucht auch kein Vater, Geist und wo bin ich denn und das ganze Zeug. Gott, was? Es ist doch gut, dass wir was verstehen wollen. Ist gut? Das ist auch, nein, das ist nicht gut. Aber genau deswegen ist man ja dann hier, weil man einfach verstehen will. Also man möchte sich beherrschen, aber. Beherrschen? Ja, man möchte immer angenehm sein. Also es muss, sollte, Erleuchtung ist die Idee, dass es dann von dem Moment an immer angenehm ist. Ja, das ist jede Tension des Essens, jede Intention des Denkens ist die Intention, dass es angenehm werden soll. Durch das Denken oder durch das Essen, durch was immer du tust, ist die Intention zum Angenehmen. Also zum Komfort, zur Harmonie, zur was auch immer. Und die Erleuchtung ist die Idee, dass du es irgendwann mal schaffen kannst. Dass es von dem Moment an nur noch gut ist. Alles ist gut. Alles wird gut. Alles ist... Ja. Da arbeiten dann alle sogenannten Gurus, die dir dann versprechen, wenn du dann nur noch im Gewahrsein verweilen kannst, dann ist alles gut. Dann übst du und übst du und tust und tust. Und dann schaffst du es vielleicht sogar für eine Zeit. Aber da, wo du reinkommst, kommst du auch wieder raus. Und das, was bedingt ist, nämlich wo dein Frieden bedingt ist an dein Gewahrsein, ist wie ein bedingter Frieden. Irgendwann siehst du dann auch, dieser bedingte Frieden, der bedingt ist an die Art und Weise, wie du dich erfährst, ist wieder bedingt an die Art und Weise, wie du dich erfährst. Also möglicherweise auch nicht wert zu sein. Was hat überhaupt denn einen Wert? Wo ist der Wert, wenn er bedingt ist an etwas, wo ich besonders sein muss, wo ich irgendetwas Spezielles sein muss, wo ich einer sein muss, der was verstanden hat oder der etwas durchdrungen hat oder der irgendetwas in irgendeiner Art und Weise jetzt die Kundalini bis zum Himmel geschossen hat oder... Oder dem Menschen glauben, der die meisten Ameisen um sich versammelt hat oder so. Oder die meisten Anhänger oder was gilt für wen? Was ist die Bedeutung davon? Oder der dann, wo alle Leute bestätigen, ja, der scheint mehr als andere. Der hat diesen Glorienschein, der hat diesen Frieden, den er ausstrahlt, oder dieses Shakti um ihn rum, da spüre ich doch das. Oder irgendwas. muss das. Jeder hat eine andere Vorstellung, was dann zu sein hat und wie es zu sein hat. Einer, der immer im Frieden ist, der nichts mehr aufregt. Und auch immer nett ist. Immer nett und freundlich. Ständig freundlich. Ja, das bin ich eigentlich immer, aber. Das merkt keiner. Das merkt nur keiner. Du bist halt freundlich zu niemandem. Ja, wie viele Konzepte und wie viele Vorstellungen hat jeder? Oder hat man schon gelesen, oder wie es zu sein hat und was dann wäre? Oh Gott, oder? Also wenn es mir schlecht geht, weiß ich, bin ich erwacht. Ja, wenn es nur einem schlecht gehen kann, kann er nicht erwacht sein. Ne? Ja, aber das stimmt ja auch dann nicht. Ja, hör mal. Das stimmt ja nie. Nee. Meistens die Leute, die bei mir länger bleiben, die lieben das, dass ich sage, es klappt doch eh nicht. Ihr seid doch eh die letzten Hänger. Die Sitzenbleiber für ewig und so. In der Schule des Seins. Ihr werdet nie auslernen. Ständig überspringt ein paar Stufen, aber die nächste Stufe ist dann die erste wieder. Und dann irgendein neuer, warum nicht? Wenn ich dann in der ersten, sechsten oder immer sechs sitzen bleiben, okay. Dann ist auch okay. Weil das wäre dann dieser, wer kann das ertragen, dass es nie aufhört? Keiner. Ich habe mich immer für einen von denen gehalten, denen es um die Wahrheit geht, egal ob angenehm oder unangenehm. Ja, ja. Man hält sich für viel. Ja, aber hallo. Ja, und natürlich, dass die Wahrheit nach der Wahrheit sind, besser sind als ein Schlachter, der ein Schwein schlachtet oder so. Dass man ist zumindest auf der Wahrheit zu. Oder diese ganze Arroganz, die man in sich trägt. Ne? Die auch nichts Angenehmes ist, die natürlich ständig auch Getrenntheit bedeutet. Ich bin besser oder irgendwas, oder ich bin auf dem richtigen Weg und ich zumindest suche nach mir selbst und nicht nach Geld oder so, oder Hilfe, Hilfe. Aber was tun, ne? So geht's los. Und dann die anderen sagen, auch der geht immer in den Ashram da, religiös. Was ist das für ein Idiot? Soll lieber arbeiten gehen. Der denkt dann wieder anders. Und jeder denkt über den anderen irgendwie, oh, das ist alles Idioten. Nur ich bin keiner, so ungefähr. Stimmt, ja. Das nennt man Menschsein. Und das nennt man auch göttliche Komödie, weil das ist eine Komödie. Was bildet man sich überhaupt ein, ne? Ja, man bildet sich so gerne ein, dass man anders wäre, ne? Man möchte gern anders sein. Ja, dass man nicht diese Arroganz und all den Scheiß hat. Ne? Ja, man ist so arrogant, dass man denkt, man ist nicht arrogant. Nur, alle sind arrogant, nur ich nicht. Der König der Bescheidenheit. Ja, alle diese Bescheidenheitsübungen, das ist wirklich. Alle anderen sind ja Großmäuler und denken, nur ich sage nichts. Ich gebe nicht an. Ja, ich, ja. Diese egozentrische Sache ist diese Selbstverliebtheit ist unendlich. In jedem, da gibt es auch keine Ausnahme. Hast du schon mal irgendeinen getroffen, der nicht selbstverliebt war? Oh, Gurus oder alle. Kein Unterschied. Ob es Osho oder sonst was und Ding. Die größten Geister dieser Welt. Selbstverliebtheit ist das so, was auch immer. Kein Entkommen. Meinst du, das gilt auch für Buddha? Auch dafür. Warum hat er sonst eine jüngere Frau genommen? Ich sag da nichts gegen. Es gibt keine Ausnahme. Aber das ist auch, dass man da daran eben scheitert, an dem Versuch, dass man nicht was Besonderes ist, dass man sich vereinen will, dass man eben das Natürlichste sein möchte. Das ist auch die Arroganz, dass man natürlich sein möchte. Dass man dann alles, dieses arrogante Ich, in jeder Form, sogar die Demut ist arrogant. Alles arrogant. Und da nehme ich auch Ramana nicht raus. Die Arroganz, zu diesem Berg gehen zu müssen. Er zum Berg und er ist was Besonderes, auch eine Arroganz. Was ist da anders dann? Und manche sind dann für ihn, oh, da ist ja dann Berg und die Heil und seine Hingabe dem Berg und 10 Jahre in der Höhle und das. Alles Arroganz, alles was Besonderes. Alles apart von etwas anderem. Und sogar Ramana ist dann ein Apartheitsgedanke. Er hat es geschafft und er sitzt da und er hat diesen Frieden ausgeströmt und diese was auch immer und kein anderer war wie er. Wenn das nicht Arroganz ist, was ist es dann? Ja, die Frage ist, ob er das gesagt hat oder nicht, dann sagt man, er hat das aber nie gesagt. Das ist auch eine Arroganz. Macht es ihn denn dann irgendwas Besonderes, wenn er es nicht gesagt hat? Ja, er ist besonders, weil er hat besonders nicht gesagt, dass er besonders ist. Du kannst machen, was du willst, du bist arrogant. Deswegen gibt es Psychoanalytiker. Ja, die gibt's. Also ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe ja nichts gelesen über das Ganze mit Ramana oder so, aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass er doch von Kind auf an eigentlich selber für sich den Weg gegangen ist. Hast du das nicht gemacht? Nein, aber ich meine... Hast du deinen Weg nicht gemacht? Ja, aber... Wo sitzt du denn gerade? Wo bist du denn langgelaufen? Schon, aber ich sage mal, er hat sich also... Was hat er? Wisst ihr, da fängt es an. Er war besonders, er hat nicht nein, wie alle anderen gemacht. Hast doch gerade gesagt. Aber ich sage mal, für ihn hat es ja nur das gegeben. Na und? Für dich hat es was anderes gegeben. Ja, Kinder denken an sowas eigentlich gar nicht. Und klar, wer sagt das? Also ich weiß nicht. Oh, frag mal die Mutter. Jedes Kind, was du sagen willst, da ist nichts anderes. Er wollte glücklich sein und jedes Kind will glücklich sein. Was kann er dafür, wenn die anderen mal ja, was kannst du dafür, dass du nicht glücklich sein willst? Wer ihn verteidigt, klagt ihn an. Das ist das Schlimme. Das ist das Prinzip, was ich immer verfolge. Ich zerhaue die ganzen Ikonen und der sie verteidigt, der bezweifelt sie erst richtig. Weil das, was du verteidigst, klagst du an. Weil du es dann auch wieder was Besonderes machst. Schon eine Anklage. Du hast dann eine Idealvorstellung, wie es zu sein hat, und das ist auch eine Anklage gegen dich selber sogar. Dass du nicht so sein kannst. Und dann dieses Selbstmitleid wieder, warum kann ich nicht so sein? Aber Ramana hat es doch geschafft. Diese ganzen Ikonenbilder, diese ganzen Lebensabschnitte, diese ganzen Romane, wie jeder sein kann, was er gemacht hat und was sein Lebensweg war. Was für ein Scheiß alles. Meine Güte. Da könnte man wirklich reinhauen. Alle kaputt hauen. Ramana genauso. Ramana Banana. Nur eine Banane für den nächsten Monkey Mind hier, der auf die nächste Banane schielt, die am reifesten ist. Ramana war die reifeste Banane, weil er schon als Kind wollte er nur das. Nein, er war schon reif geboren. Diese Ideen vom Avatar in Indien, der ist schon erleuchtet geboren, der Sai Baba. Und nächstes Mal wird er wieder erleuchtet geboren sein. Alibaba und die 40 Zustände. Nein, darf ich jetzt ganz kurz, ich sage jetzt einfach, ich denke nicht, dass er als Kind überhaupt an sowas ist doch scheißegal, was er gedacht hat. Es ist doch scheißegal, was er gedacht hat. Hast du dir als Kind gedacht, dass du hier sitzt mal? Nö. Also. Das habe ich mir auch schon gedacht. Hör dir das nicht, hör dir das mal an. Diese Ramana Banane ist wirklich schlimm. Da ist ein Grund, warum ich nicht mehr nach Tiro gehe da. 15 Jahre war ich da und habe 8 Jahre da gesessen und habe versucht, die Banane wegzukriegen. Und was ist? Jetzt sitzen noch mehr Bananen da. Eigentlich war das nur ein Schulschwänzer. Aber eigentlich bin ich, wenn du sagst, im Geist Ramanas, weil er hat immer alles kaputt gemacht. Sogar jede Linie von irgendeiner Meisterlinie oder irgendwelchen Sachen hat er alles kaputt gehauen. Wie Nisargada, es gibt wenige, die das gemacht haben. Aber was haben wir jetzt? Wie viele sitzen rum und haben Ramana und die ganzen Dinger über sich und bilden sich ein, in der Lineage auf Ramana zu sein? Alles Idioten. alles kleine Zuhälter. Pimps, die einen Zuhälter hinter sich brauchen, der ihn zu ihm hält, damit sie vorne was erzählen können. Meine Güte. Alter, da bin ich dann wie Jesus heute, er steht da wieder auf und geht in den Tempel und haut den ganzen Scheiß kaputt. Wir sind halt weiter Scheiß-Tempel. Immer drauf auf den Scheiß. Ramana mit drauf, bang, auf den Haufen. Punjaji, bam. Und Osho ist ein Stecker. Brandbeschleuniger. Lässt du mal schön außen vor. Aber das Schöne ist, das hat Punjabi, das haben die alle gesagt. Sobald ich weg bin, vergesst mich sofort. Ich bin nur ein Scheißhaufen von Dreck hier, dieser Körper. Und vergesst den Namen, vergesst mich selbst, alles, was ich gesagt habe. Und wenn er wirklich das respektiert, was ich bin, seid einfach das, was ihr seid und vergesst mich sofort. Und wenn ich das sage hier, dann, oh, das ist eine Blasphemie. Als kalt bist du auch gut. Was? Als kalt bist du auch gut. Als was? Als kalt. Radikal, was? Als kalt. Als kalt bist du auch gut. Auch kalt? Meinst du, wenn ich keine Haare mehr habe, bin ich auch noch ganz gut aus. Ich habe mal gesagt, als Osho war ich auch nicht schlecht, aber. Das hängt mir jetzt hinterher. Man darf nichts mehr sagen, das ist das Hörensagen. Das den Scheiß behalten Sie. Ja, wenn du eh das bist, was ist, dann bist du auch Osho. Dann bin ich aber auch als der Ameise ganz gut. Ich spiele die Ameise auch gut. Ich spiele auch den Vogel und hab den Vogel. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich bin oder nicht bin. Also muss ich auch als Osho nicht so schlecht gewesen sein. Mit so vielen Anhängern. Mach weiter. Und Osho hat sogar ganz ehrlich gesagt, forgive me and forget me. Ja. Oh. Vergebt, was ich mir angetan habe. Ja. Ganz persönlich in der Küche. Unser Osho. Der hat so viel, was hat er nicht gesagt? Ja. Er hat bestimmt alles schon mal gesagt. Was man sagen kann, hat er gesagt. So viele Stunden, die da aufeinander gekommen sind. Das kannst du bei mir wahrscheinlich ähnlich hinterher sagen. Was kannst du dann fragen, was hat Karl mal nicht gesagt? Dann möchtest du auch ein Kompliment. Nee, aber. Könnte ich jetzt auch schon sagen. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ja, ich hänge da an diesem Osho noch dran, nur wie so Kacke. Und er ist nur eifersüchtig. Er durfte nicht mit. Ich hänge da echt was da drin, gell? Ja, nicht. Ich hänge halt woanders drin, ja. Wow. Ich muss die Tiere auf Facebook irgendwann haben. Beteiligen. Das ist ein Staat, ne? Sokrates. Sokrates. Ganz schön Kess, der Sokrat. Naja, egal. Ich wollte wissen, was mit Depressiven ist. Mit was? Depressiven sind ja nicht so selbstverliebt, oder ist das die. Doch, die sind noch mehr. Die sind noch verliebter in sich. Depressive und neu. Oh, wenn die nicht verliebt sind. Ja, in ihr Leid. In was? In ihr Leid. Nee. Die sind. Alle springen. Alle Depressionen. Karl, Karl. Was wolltest du über die Depressionen sagen? Sag es laut. Wenn du sagst, sie sind noch verliebter in sich, wer ist verliebt in wen? Was? Wenn man sagt, Gott in sich selbst. Das stimmt. In wen denn sonst? Jetzt habe ich es verstanden. Wer soll denn sonst in sich selbst verlieben? Nur Gott in sich, in seine Eigenliebe. In jedem hier sitzt Gott in seiner Eigenliebe. In dem Depressiven noch mehr. Da ist er nämlich noch selbstmitleidiger mit sich selbst. Und sich selbst mehr verliebt. Und in seiner eigenen Leidenschaft zu sich selbst depressiv geworden, weil er sich ja leider nicht erkennen kann. Und leider nicht freuen kann am Leben. Ich arme Sau. Was heißt, weil er sich leider nicht erkennen kann? Ja, weil er sich leider nicht kennen kann, weil es keine zwei Götter gibt. Weil Gott will Gott erkennen, dann müsste es zwei geben davon. Er wurde depressiv, dass er sich nicht kennen kann und nicht freuen kann an seiner Natur. Dass er sich nicht... Nimmst du das auch? Was? Ja. Wenn es so ist, wie du sagst, dann muss er ja eigentlich schon wissen, dass er sich nicht erkennen kann. Und deswegen ist Nein, er versucht ja den ganzen Scheiß, aber er ist ja so verzweifelt an seiner Unfähigkeit und seiner Ohnmacht. Er dachte, er wäre mal allmächtig, er könnte die Welt beherrschen, das Universum durchdringen. Aber er kann so niemals selber erkennen, ich arme Oh. Er spürt ja seine Großartigkeit, da ist ja ein intuitives Allmächtiges in ihm, in jedem, der hier sitzt. Und dann ist das kleine Kind, was dann durch das Leben so geschlagen wurde und alles konnte er nicht machen, was er wollte. Und meine Freundin hat mich auch nicht geliebt und meine Mutter auch nicht. Mein Vater hat mich immer schief angeguckt, wenn ich irgendwas nicht oder was immer. Ich passe einfach nicht ins Leben. Ja, was für eine Komödie, der sagt, das Leben, ich passe nicht ins Leben. Das Leben passt mir nicht mehr. Ich bin entweder zu klein geworden oder ich bin eingelaufen. Verrückt, ne? Man muss sich das mal wirklich vorstellen, da sitzt das Göttlein, dieser Allmächtige, dieser in seinem Selbstmitleid schwimmt er in seiner Soße von ich armes Würstchen und brät im Barbecue seines Seins. Dann sitzt er in der Bar und trinkt sich erstmal ein, damit er aus seinem selbstmitleidigen, depressiven kleinen Ding da. Ja, mit dem habe ich ständig zu tun, mit diesem kleinen Gott. Mit diesem Shiva, der sich jetzt als Jiva erfährt und eine Puppe geworden ist und er möchte ja die Puppen tanzen, aber die Puppen machen nicht, was er will, doch der Arme. Und dass noch nicht mal seine eigene Puppe macht, was er will. Diese Puppe, ich dachte immer, ich hätte was macht, was ich will, aber jetzt war ich bei diesem Satsang. Die haben mir gesagt, ich kann noch niemals machen, was ich will. Ich habe kein freien Willen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe nur einen freien Willen als Gottes Wille. Und ich, armer Gott, ich muss Gottes Wille ausführen. Um Gottes Willen. Da war ich bei Rameshi. In Bombay sogar. Ich bin weit geflogen, nur damit ich höre, ich kann nicht fliegen. Aber jetzt muss ich nur Gott hat mein Ticket bezahlt. Oh, jetzt musste was. Musste mal. Wenn man muss, muss man auf Toilette. Wenn du sagst, der... Wer? Du sagst, er merkt dann, dass er kein Willen hat. Er merkt was? Er hat das nicht gemerkt. Es hat ihm einer eingeredet, wie alles. Die Mutter fängt ihm an einzureden, dass er kein Gott ist, sondern Ernstchen. Und obwohl er seinen Frieden haben will, glaubt er der Arschfrau. Ja, als Baby ist er voll in seiner Glorie, in seinem Immunsystem, rennt wild, der Körper ist voll im Gange, am Gange ist noch, er weiß gar nicht, wo er ist und wo er nicht ist. Auf einmal kommt so eine Stimme immer. Dann kommt noch so ein anderes bärtiges Gesicht vielleicht. Oh, mein kleines Söhnchen. Und nach drei Jahren, wenn du es jeden Tag hörst, den Scheiß, das ist deine Scheiße, das ist deine Pampers, mach nicht da rein, geh auf Toilette. Nur damit du deine scheiß Ruhe haben willst, machst du den Scheiß, was die von dir wollen. Dann auf einmal ist Ernstchen wirklich dein Name geworden. Bis dahin sagst du, ja, Ernst hat's gemacht. Aber sagst du, ich rede in meiner dritten Person von dir. Du, die König, der König an sich redet in der dritten Person von sich. Ernst war's. Aber auf einmal nach dem dritten Jahr, ja, Ernst war's. Auf einmal ist Ernst voll etabliert. Und Ernst. Und dann wird's richtig ernst. Weil dann musst du selbst auf Toilette gehen, dich selber abputzen, dann musst du jeden ganzen Scheiß zur Schule gehen, Kindergarten, musst dich rechtfertigen, was du nicht gemacht hast. Den ganzen Scheiß, der ganze Gerichtsverfahren fängt an. Und dann auf einmal wirst du depressiv, weil du wirklich viel verbrochen hast. Ich hab's ja auch verdient. Scheiße, ich kann mir noch niemals mehr beschweren. Und jetzt wird's schlecht. Dann ist ja im Grunde genommen der Ernst, der Richtige, nur konditioniert. Das heißt nur. Ja, ich meine nur. Da guckst du an hier. Ich weiß schon, aber guck dir den Scheiß an. Ja. Das geht weiter, das geht immer weiter. Das geht seit Anfang an so. Adam, Eva hat Adam domestiziert. Das ist immer die Mutter. Immer die Mutter. Vielleicht mal deine Finger her. Ja. Hast du auch schon deine Zähne geputzt, dann kommt der Apfel nicht in deinen Mund. Aber wenn ich jetzt fragen darf, der Richtige. Welcher Richtige? Ja, gibt es denn da einen Richtigen? Der nicht konditioniert. Gibt es denn da einen Richtigen? Wo ist denn der Richtige? Das ist meine Frage, wo ist er? Ja, keine Ahnung. Ich meine, du findest immer nur den Falschen. Nein, wo ist der? Du findest immer nur den Falschen. Es gibt nur Falsche. Aber was ist das für einer, der alles macht, was die Mutter sagt, damit er seine Ruhe... Ja, du. Und wer ist dieses Du? Ja, du. Ein Stück Fleisch. Wer ist das? Ja, ich meine, ja, es muss ja da sein. Wer muss da sein? Es muss doch nicht da sein, damit es dumm ist. Nein, natürlich nicht. Wenn es da ist, ist es nämlich das Dümmste, da zu sein. Und wenn man da ist, ist man dumm genug, dass man da ist. Dass man anwesend ist. Und Anwesende sind immer was? Kriegen halt auf den Deckel. Dann kommt das kleine Selbstmitleid. Ich muss sein, damit ich sein kann. Mhm. Schon das ist selbstmitleidig. Ich muss sein, damit ich sein kann. Da fängt Selbstmitleid an. Ich bin bedingt. Weil ich sein muss, damit ich sein kann. Es fängt ganz früh an, das mitleidige Göttlein. Ich armer Wurm. Seitdem will er da raus aus dem Scheiß. Weil desto mehr er raus will, ist er drin. Das ist der große Zirkus. Desto mehr du groß werden willst, machst du dich klein. Ja. Keinen kommen. Jetzt hast du ja auch gesagt, der will dann da raus. Wer will da raus? Du. Das Stück Fleisch. Du bist daraus. Das war jetzt ein bewusstes Stück Fleisch. Du bist ein bewusstes Stück Fleisch. Mehr bist du nicht. Und wenn das Stück Fleisch weg ist, ist das Bewusstsein weg. Als wenn nichts passiert ist. War ja auch nichts. Mit dem Stück Fleisch kam ein Bewusstsein. Und das Fleischlein hat ein kleines Bewusstsein. Ein Geistlein. Und wenn das Stück Fleisch weg ist, ist auch das Geistlein weg. War nichts. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, weil ich ja das alles nicht so... Das Bewusstsein ist das was man denkt, was man ist. Meint man das mit Bewusstsein? Ich muss ganz... Ich glaube, du musst nochmal in die Vorklasse irgendwo. Das fangen wir bei Null an hier. Ich glaube, Mucci hat nicht gut gearbeitet. Ich bin im Englischen nicht so gut. Das sind die Ausreden wieder. Samarpan ist auch gut. Jetzt bin ich hier. Das Bewusstsein. Nein, ist mir alles zu schwer. Das ist ein ABC in der Schule, wieder anfangen. Ich bin so, weiß ich nicht, ich bin so faul. Aber nicht krank, ne? Beim Nisargadatta hat er auch so angefangen. Nee, er hat in der Situation immer gesagt, ich bin ja nicht im Kindergarten. Geh erst noch mal woanders hin, bevor du wiederkommst. Ja. Und in der Tendenz bin ich auch seit Längerem, seit Kurzem. Schon länger. Nee, ich meine es aber wirklich. Da habe ich kein Ding mehr für. Bin dann nicht mehr... Da erschöpft sich dann doch schnell was. Es macht keinen Spaß. Das ist dann so wie Vorklasse, Schule und wieder kauen und das so. Erstmal die Begriffe klären. Ich habe da keine. Ich habe diese ganzen Osho-Überbleibsel hier, die haben das tausendmal gehört und solche. Da kann man dann noch was mit Spaß haben. Ich schneide den mal raus. Kann es sein, dass wir immer etwas spielen, was wir nicht sind, weil uns nicht bewusst ist, dass wir sind, was wir sind? Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das wird grenzwürzig. Würzig, grenzwürzig. Damit du wirst nicht gemeint, du musst nicht abhauen, deswegen. Ich hab jetzt Angst gekriegt. Nee, es gibt hier in Berlin einen von, wie heißt der? Meier, genau. Der, das wäre gut. Meier, da sollst du hingehen. Nein, ich meine es wirklich. Ja, der klappt hier das alles auseinander. Ja, für. Willst du keinen Witz? Dann kann auch die zweite gehen. Ich meine es auch ernst. Weil ich werde schnell ungeduldig und rabiat dann. Das ist vielleicht dann nicht so lustig. Aber da ist dann doch ein bisschen mehr Zuwendung, Hingabe, Herz. Psychologischer Tiefgang, den vermisse ich natürlich hier genauso. Vielleicht hast du es immer mit rangehängt. Das Schlimme ist, ich kann nicht mehr so ernst Scheiße erzählen. Ich kann lustig Scheiße erzählen, aber nicht ernst Scheiße erzählen. Ich hab da so ein Handicap. Und du wirst da so traurig auch bei. Ja, da wird man so traurig bei. An diesen Bewusstseinszerklaubungsgeschichten so. Ja, was ist das jetzt? Oh. Nee. Deine Mutter. Meine Mutter wieder. Oh. Ich werde fast umgekehrt. Eine Frau hier schuld. Junge Essmeer. Hab ich hinter mir. Nee, es ist. Dann verstehe ich manchmal, das ist so Eckhart Tolle oder solche. Die machen ja nur Vorträge. Die lassen gar keine Fragen zu dann. Die sitzen da anderthalb Stunden und denkst und keiner kann was sagen. Und dann machst du anderthalb Stunden dein Programm und fertig, gehst nach Hause. Und musst trotzdem noch 16 Stunden deine Energie wieder zusammenfinden. Dann, damit du wieder den nächsten Mal das machen kannst. Das finde ich dann sehr lustig. Ja, ist so. Noch niemals, da ist noch niemals eine Interaktion, da ist noch niemals irgendetwas, da ist einfach nur ein Vortrag halten von dem, was man schon tausendmal erzählt hat. Und trotzdem braucht man dann 16, 18, 20 Stunden mit keinem zusammenzukommen, damit man das wieder sich energetisch erholt. Ich weiß, wie lange ich hier brauchen müsste. Ich gehe nach Hause, gucke Fernsehen und komme dann wieder. Der ist noch nicht so weit. Das ist echt schlecht. Ja. Wenn ich gegen Fernsehen wäre, hätte ich echt ein Problem. Das ginge ich nicht. Ich habe mal gefragt, ob dieser Stadtplatz oder nicht. Was? Ich bin eigentlich meistens hinterher mehr energetisch drauf als vorher. Ich bin vorher müde. Nicht hinterher. Ach. Ja, es ist komisch. War schon von Anfang an so. Ich war immer hinterher mehr energisierter als vorher. Vorher bin ich meistens schlapp. Und hinterher. Aber, weil das streikt mich. Findet irgendeiner, dass ich mich hier anstrenge, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle? Nee, du redest. Du redest nicht spüren. Ja, man redet sich so in Fluss. Das strömt einfach durch und lässt nichts übrig. Irgendwo. Aber da gibt es keinen Sender, der jetzt irgendwas erklären will oder irgendwelche Zusammenhänge dann noch auseinanderpflückt und dann. Boah. Dann, das ist so schwere Kost. Da sinke ich in mich rein, depressiv, im Verlangen, mich zu erklären. Haut mich um. Merkt man dann richtig, wie man so in sich zusammenschlägt. Rutscht. Da hört die Schlittenfahrt auf, da ist man in Haufen gefahren. Schlittenfahren macht Spaß, aber wenn man unten ankommt, man muss den Schlitten wieder hochziehen. Das ist dann das. Man fährt gern runter, aber das Hochziehen, weil das ist dann wie Hochziehen. Man hat einen schweren Schlitten, der gut fährt beim Runterfahren, weil er muss ja Gewicht haben, wenn man in Fahrt kommt. Aber den Scheiß dann wieder hochziehen wollen, damit man wieder von vorne anfängt, da habe ich keinen. Da fehlt mir einfach der Antrieb. Ja, man müsste so einen Lift einbauen. Ich werde so einen Co-Operator hier, der noch Lust hat, das zu erklären, dann anschaffen. Alle zwei Stunden kommt dann der Erklärer. Ich werde so einen anlernen. Ich erzähle zwei Stunden was, und dann kommt der Nächste, der das erklärt, was er gemeint hat. Da fließt viel Blut. Wenn du mich nicht heiratest, dann würde ich den Kosten übernehmen. Du bietest dich inzwischen an. Schon mal anbieten. Na gut. Ja, noch andere Osho-Fragen vielleicht. So ähnlich war das ja bei Nisa Kadatta auch, der hat zwei Sätze gesagt und eine Übersetzung da und 5 Minuten geredet. Ja, ja. Vielleicht sollte ich auch mal auf Russisch oder und dann in Deutsch in der jetzt übersetzt werden. Du musst einen finden, der die zwei Sätze sagt. Das lange wird. Ganz heiß. Ganz heiß. Er ist so ein kleiner Masochister. Schlag mich, schlag mich. Machst du das nicht oft genug? Was? Ey, sieh. Was machst du oft genug, die zwei Sätze sagen? Schlagen. Hast schon aufgegeben, ne? Ich verstehe nichts mehr. Du hast schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Hätte ich auch schon längst aufgegeben dann. Na gut. Na, bei dieser Garte, da durfte einer auch nur 10-mal kommen. Und durfte er in 2 Jahren nicht mehr kommen. Gab es so eine 10er-Karte, oder? Ja. Da hat er immer gesagt, wenn du das nicht nach dieser Zeit jetzt kapierst, das, was ich gesagt habe, dann wirst du es auch in den nächsten 20 Jahren nicht kapieren. Also geh nochmal woanders hin. Also das ist so einfach und direkt und unmissverständlich eigentlich. Wenn man es dann nicht, dann hat man es auch nicht nach 20 Jahren. Wenn man es nochmal hört und nochmal hört. Es ist nicht, als wenn man das so eingehämmert kriegen kann. Wenn es sein soll und die Bereitschaft und die Fähigkeit da ist, dann ist es direkt da. Man kann es auch nicht erzeugen. Man kann es nicht hinbiegen oder eintrichtern oder lernen. Von daher. Das Hopfen und Malz verloren, sagt man in der Kneipe. Den krieg ich nie besoffen. Der ist sogar besoffen zu nüchtern. Von daher. Naja. Nee, bla, bla. Wir haben den Dreh raus. Na gut. Ja, noch andere Gurus, die wir. Ja, das macht doch Spaß. Ja, ich hoffe nicht gerade. Aber du schickst niemanden woanders hin erstmal, ne? Doch, ich habe. Allein aufgrund von Zeit, wenn jemand ein Jahr da ist. Solange er zahlt, kann er kommen. Doch, ich habe schon viele weggeschickt. Manche sogar energetisch rausgejagt. 5 Stück mindestens. Nein, mehr. Wenn manche, die wollen unbedingt, dass ich mit ihnen rede, und wenn ich sie einfach ignoriere, dann das brennt sie weg. Aber nicht immer. Doch, das merkst du gar nicht. Die sind einfach weg auf einmal. Die kommen nicht wieder. Die halten es bis zum, weil sie bezahlt haben, bis zum Ende aus und sitzen sich noch kurz ein, aber dann kommen sie nicht wieder. Die sind dann einfach. Nee, das merke ich immer. Da kommen auch welche und dann hören sie und dann. Aber es passt nicht und dann gehe ich auch nicht drauf ein. Auch energetisch nicht. Da ist kein nichts, da läuft nichts. Und dann kommen die auch nicht wieder. Ja, und bei anderen, da ist es ganz anders. Ja, bei dir ist eh alles verloren. Ich werde eh nicht mehr leuchten. Kokettiert er wieder rum. Ne? Die arme Sau. Nein. Nee, ich finde es auch immer wunderbar, wie so das Theater sich so arrangiert, wie das dann alles läuft. Ich habe da auch möglicherweise wirklich absolut keinen Einfluss, ob ich jetzt Aufmerksamkeit gebe oder nicht, ist nicht in meiner Hand. Wenn es dann ist, wundere ich mir immer, dass überhaupt Aufmerksamkeit dahin hinkommt, dass ich dann antworte auf eine Frage, die ich normal nie beantworten würde. Auf einmal beantworte ich auch solche Fragen, wo ich wirklich gar nicht mehr dran gedacht habe. Und bei anderen, die können die besten Fragen stellen, da gebe ich einen Scheiß drauf. Es ist verrückt. Diese Unberechenbarkeit, die liebe ich, also mit vollem Herzen. Wo man wirklich nicht berechnen kann, was als nächstes passiert. Dieses Unvorhersehbare, in jedem Moment Seiende, sein Könnende oder was auch immer. Aus diesem sogenannten, man denkt immer, dieser Moment kann nur so weitergehen. Wie, weil man denkt, das war vorher so in solchen Momenten und dann wird es so sein. Aber genau das Gegenteil passiert oder was auch. Boah, kannst du sehen. Super. Ja, ja. Lilalo. Lilo. Ich gucke ja manche Filme so 20 bis 30 Mal. Aber jedes Mal gucke ich den anderen. Jedes Mal sehe ich einen anderen Film. Verrückt. Super. Du weißt es gut, du hast viel Zeit. Das kam für Osho. Er muss ja zu Ayurveda-Kuren gehen und muss seinen Körper pflegen. Er hat keine Zeit für was anderes mehr. Wenn er in sein Alter kommt, dann hat man nichts mehr anderes zu tun. Ja, wisst ihr? Kann man keine Filme mehr gucken zwischendurch. Man muss nur noch an sich selbst arbeiten. Ich gucke lieber 30 Mal einen guten Film als, 30 verschiedene Filme, Scheißdinger. Welche habe ich so lange oft gesehen? Ich glaube, Altered State habe ich so oft gesehen. Der Höllentrip. So ein Science-Fiction von Anfang der 70er? Oder? Das war Anfang der 80er. Anfang der 80er. Mit Russell, Mr. Russell, oder wie heißt der? Der war gut. Über Mescalin, weil ich damit zu tun hatte in den 70ern. Oder so. Peyote und so. Das hat mich dann öfter, ne, habe ich sehr oft gesehen. Und Blade Runner habe ich auch so oft gesehen, glaube ich. Der Höllentrip war das, wo die drei dann nach Vegas fahren. Naja, das ist 44 in Las Vegas. Altered State, Mexiko, Peyote, Verwandlung in ein Tier, in den Urzustand. Sehr esoterisch, sehr. Ja, hast echt was versäumt. Ja, vielleicht hilft dir das. Ich bezweifle es, aber es könnte ja trotzdem. Vielleicht wird das dein erster Film sein, den du zweimal siehst. Nein, nicht mehrmals. Ach, auf einmal. Nicht so häufig. Das passiert nicht so häufig. Zweimal. Hast du schon mal zweimal mit der gleichen Frau? Das war doch in 70ern. Wer zweimal mit der gleichen Pen gehört, schon Establishment. Das war seine Generation. Fast meine auch noch, aber ich war noch vorbeigerutscht. Ich war da schon ein bisschen älter. Wann warst du älter? Mitte der 60er warst du älter? Er war seine Zeit voraus. Da warst du schon älter. 24, Junge. Das ging ja später. Ach Quatsch, das war genau da. Genau da. Hey Jude. Let it be. Bei mir ist das später erst angekommen. So. Bei dir ist bei Osho erst angekommen, ich weiß. Nein, 68, 69. Och Gott, oh Gott. Spätsünder, wa? Ja. Spätentwickler. Aber Filme nur einmal gucken. Na gut. Fertig. Altered States heißt er. Auf Englisch, ja. Auf Deutsch Höllentrip. Was für ein Titel. Aber hat uns nicht abgehalten. Kann man das machen? Das war mit über Huxley, mit Drogenzeug und ach, naja, egal. So, meine Damen und Herren, noch irgendwas aus der psychologischen Ecke? Oder Kindererziehung. Willst du dich wehren? Oder wie erziehe ich mein Kind nicht? Wie bitte noch? Ja, genau. Doch, ja. Es ist eher so rum. Ja, ja, ich merke das schon. Oder wer erzieht wen? Also es werden alles Überschriften, die passen. Ja. Ja. Wer hat wen im Griff? Ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Oh. Habe will mich wiederholen. Ich habe gestern schon gesagt. Du wiederholst dich doch ständig. Jetzt klingelt's. Aber Essen kochen. Aber Essen kochen. Ich kann es nicht abstellen. Blöd. Gehst zum Telefonieren raus. Das ist aber nett von dir. Naja. Ja, von der Ecke noch was. Ich weiß, warum ich da noch nichts mitbekommen habe davon. Da war ich nämlich noch völlig auf dem Normalo-Trip. Da warst du auch in Hannover. Nein, da war ich in Frankfurt. Noch schlimmer. Stimmt. Was ist schlimmer als Hannover? Frankfurt. Obwohl in Frankfurt waren ja die ganzen Spontis und so. Eigentlich muss das anders gewesen sein. Die habe ich erst kennengelernt, als ich angefangen habe zu kiffen. Als in Hannover war. Convendit, die ganzen Sachen, alles Frankfurt. Fischer, ja, ich weiß. Mensch, Fischer, Joschka, alles Frankfurt. Die ganzen Sponti-Sprüche. Da war ich noch nicht. Viel Steine schmeißen. Es gibt viel zu tun, lassen wir es leben. Welchen Job hast du denn da ausgeführt? Gott, das willst du nicht. Doch, das wollen wir jetzt alle wissen. Stromlinienförmig. Piloten beraten. Piloten beraten? Ja. Mit 24? Nee, da war ich. Was hast du da beraten? Welche Arbon-Berater oder so? Die haben ausgerechnet die ganzen Flugdaten für die Nummer. Nennt man das Beratung? Ja. Ja, Pilot. Nee. Ist ein Job, den keiner kennt. Eigentlich gibt es den gar nicht. Den habe ich damals gehabt. Ja, in einer Fluggesellschaft von, sagen wir mal, 20.000 Leuten gab es damals vielleicht 20 Leute. Doch, 20. Ja. Das war ein elitärer Haufen. Ja. Die haben sich jeden Tag getroffen und gesagt, wie geht's dir? Was macht denn dein Pilot? Mach deiner endlich, was du willst. Das war der Anfang seiner esoterischen Karriere. Da war nichts mit Esoterik zu werden. Aber Pilotenberatung finde ich gut. Weil fand ich auch gut. Wer fliegt diese Maschine? Das hat sie ja vorhin gefragt. Wer fliegt die Maschine? Jetzt sind wir ja aber richtig im Thema gelandet. Ja, wo ist der Flieger? Das ist die gute Frage. Die habe ich mir damals aber noch nicht gestellt. Nein. Aber das hättest du vielleicht sollen. Wäre nicht schlecht gewesen. Wer fliegt den Piloten? Piloten, etwas verwirrt. Wer ist der Pilot des Piloten? Und wer lotet das aus? Und lötet der Pilot vielleicht auch mal ein? Sehr oft. Wie oft, wenn die mal blasen müssten da vorne. Geschichten Da hast du Stuart erst beraten, wie man den Piloten pflegt. Du hast dich als Übungsmodell zur Verfügung gestellt. Das war, darum kennt den Job keiner. Stichproben ist gut, ja. Stichproben. Jetzt gibt er wieder an, ne? Mit 24 Stichproben. Aber aus Hannover kann man das verstehen. Ja, stimmt. Das sind so an der Leine, die sind immer an der Leine da. Die sind immer an der Leine, die sind nie frei. Immer an der Leine. Kennst du die Leine? Der Fluss, der durch Hannover geht. Die liegen immer an der Leine. Wie man so einen Fluss nennen kann. Ne? Aber es ist mal meine Hauptstadt. Meine Landeshauptstadt. Nur noch vorstellen. Jede Altstadtfest war ich voll blau da. Das kann man nur blau ertragen. Und dann Hangover hinter. Aber man hat halt immer geschafft, ne? Blau zu werden? Ja. Ja, man muss schon ganz schön reinhauen. In der Zeit. Ja gut, haben wir jetzt Prakash Karriere hinter. Und dann zu Osho, wie hast du das geschafft? Ja, wahrscheinlich wegen der Frau. Das ist toll. Nämlich alle meine Freunde sind zu Osho gegangen, weil sie mal richtig was erleben wollten. Weil die waren alle in Hannover rum, die waren alle schüchtern und sagten, wenn ich Osho gehe, dann muss ich. Und die auch. Ich habe es alle ziehen lassen. Ich hatte in allen Städten um mich herum eine andere Freundin, das hat mir gereicht. Ja. Das war mein Osho-Land. Selbstversorger. Das nennt man Selbstversorger. Ich brauchte keinen Zuhälter dafür. Du wolltest nur keine dynamische machen. Das war dynamisch genug. Man musste ganz schön fit sein, wenn du 7 verschiedene Freundinnen hast. Und du musst den Namen behalten, um zur richtigen Stadt zu ordnen. Wenn wer anruft, ach, Gabriel, ja. Ja. Ist denn heute schon Montag? Das lässt einen die Synapsen richtig in Hochform kommen. Blöden. Du musst auch wissen, was jede mag und wie. Und okay. Es ist nicht so, es ist ein harter Job. Naja. Ach du Scheiße. Was? Ich sage, 2 ist schon heftig, aber 7. 2 ist zu viel Stress. Ja? 7 ist einfach. Desto mehr, desto einfacher. 2, da ist es wirklich, das ist wirklich dann, du bist ja immer zwiespältig, du musst die eine und dann vergleichst du immer, bei 7 fängst du gar nicht erst zu vergleichen. Ganz cool einfach. Bei 2 denkst du immer vielleicht mit der einen doch mehr mit der oder der, nein, aber bei 7. Weißt du, alles schon bunt hier? Warum verstehe ich die Araber so, dass die so viele Frauen haben? Das ist super. Ich würde das sofort einführen. Ich würde es eher umgekehrt einführen. Die können zusammen reden, die lassen dich in Ruhe. Weil die reden ja immer so gern. Die wollen mit dir reden. Wenn du der Einzige bist, reden sie mit dir. Nein. Aber wenn die so mit 7, 8 so in einer Harem da rum, die können sich unterhalten, in die Haare gehen, manikürieren, Ding. Die können sich über dich unterhalten, du behauptest doch, du bist nicht dabei. Du gehst raus zum Jagen mit dem Falken und machst dann Spaß. Nach Hause kommst, eine ist immer über Nacht da. Rede doch nicht mehr, weil sie hat sich echt ausgesprochen. Also die sind schlau, die Araber. Und die können dafür auch alle ihren eigenen Harem haben. Wer? Die 7. Wer sagt das? Wovon träumst du denn nachts, Christa? Jetzt fängt sie schon wieder an, deutsche Mutter zu spielen hier. Ja, Emanzipation ja. Und ohne Limit. Auch ich darf dann. Ja. Nee, das geht natürlich nicht. Das hältst du ja gar nicht aus. Frauen können doch das gar nicht aushalten. 7 Männer. Christa, was würdest du denn machen? Das stimmt nicht. Was würdest du? Ja, jetzt kommt's raus. Die Ex-Oschos, die halten das alle aus. Ja. 7 am Tag, sagt sie gleich. Hier, ohne weiteres, sagt sie, ohne weiteres. Guck sie dir an. Ihr Name ist Sklavin der Lust. Von Osho gegeben. Die hat Christa gesehen und hat Christa. Ah. Was für einen Namen können wir ihr geben? Sklavin der Lust. Und dann sagt natürlich heute raus, 7 auf einen Streich, kein Problem. Sie ist die Schneiderin von München. Und sie das, die beiden, die guckt diese Dreierbande an. Kein Problem. Ein mit links, ein mit rechts und hinten. Das sind wieder Klamotten hier. Klamotten aus, Klamotten an. Ne? Das hier, da haben wir jetzt hier eine Menge von Erfahrungen sitzen. Zu Hause war schön. Ja, zu Hause war schön. Naja. Was? Die reden gern, aber nicht über das, was die Frauen wollen. Wenn sie was? Wenn sie was sind? Wenn sie sind unlimitiert. Unlimitiert? Die Männer. Die Männer? Ja. Unlimitiert. Die haben ganz Zeit zu reden. Aha. Ach, umso viele Frauen haben. Das ist völlig falsch. Ja. Unlimitiert. Ja, unlimitiert, meinst du auch. Männer ohne Grenzen. In grenzenlosen Frauen versunken. Naja. Dann, desto älter du wirst, desto mehr. Da kommen alte Geschichten. Kommt mal ins Laufen. Na gut. Dann bis gleich. Ja? Mal gucken, ob die nächste Stunde wieder vom Piloten anfängt.